Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 7, Dresden, den 7. November 97. Du hast lange nichts von mir gesehen, weil ich dir einen ausführlichen Brief über den Almanach schreiben wollte und vor einer pressanten Aktenarbeit, die mich noch jetzt beschäftigt, nicht dazu kommen konnte. Also nur für jetzt ein Lebenszeichen. Unter den Kompositionen ist mir die Zeltersche von Goethens indischer Legende die liebste. Zumstegs Arbeiten zeigen von Talent, sind aber manchmal etwas gesucht. Meine Komposition vom Reiterliede schicke ich dir hier in einer anderen Form, so daß jeder Vers besonders geschrieben ist. Ich höre hier von einer gewissen Marianne Meyer aus Berlin, die von Goethen genaue Nachrichten haben will, dass er bald zurückkommen würde. Hat er dir etwa von Gesslern geschrieben? Es wäre möglich, dass er ihn in Zürich gesehen hätte. Die letzte Nachricht von Gesslern ist aus Genua vom 2. September, wo er von baldiger Rückkehr schreibt. Von Humboldts weiß ich gar nichts. Göschen war hier und erzählte mir sehr vergnügt, dass er auf einen Antrag wegen des Carlos von dir eine freundliche Antwort erhalten hätte. Du sagtest mir einmal von einem kleinen epischen Gedichte. Wäre dies nicht für Göschen, wenn du mit dem Wallenstein fertig wärest? Es wird mir schwer, dich nicht um die fertigen Stücke vom Wallenstein zu plagen, doch muß ich nachgeben, wenn du noch fest bei deinem Vorsatze bleibst. Dein Körner.